wirklichen Frieden werden wir nur dann finden, wenn wir uns dieser größeren Dimension anvertrauen. Dabei kann uns das Prinzip der Waage helfen. Es lädt uns ein, das Spiel des Lebens lockerer zu nehmen. Nur so kann uns der nächste vollkommene Schwung finden. Ich glaube, wir wissen eigentlich immer ganz genau, in welche Richtung das Pendel für einen guten Ausgleich schwingen möchte. Was es uns manchmal schwer macht, dem zu folgen, sind unsere eingefahrenen Vorstellungen von richtig und falsch, von nützlich und sinnvoll, gepaart mit der Angst, was geschieht, wenn ich loslasse. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine wahrhaft erleuchtende Situation in unseren materiell so kargen Anfangszeiten. Einen Tag vor dem 5. Geburtstag von Leona, unserer Tochter, begangen wir den, in Anführungsstrichen, Fehler, sie eine Stunde in der Spielzeugabteilung eines großen Kaufhauses in Berlin allein zu lassen. Als wir wiederkamen, stand sie mit leuchtenden Augen vor einem Schaufenster. Sie hatte sich in eine lebensgroße, handgefertigte Puppe in limitierter Auflage verliebt. Der Preis 1000 D-Mark. Eine für uns damals unvorstellbare Dimension. Wir hatten dieses Geld einfach nicht. Außerdem fiel diese Puppe in meinem Kopf unter die Kategorie, ja, das ist schon nett, aber so etwas ist nicht nützlich. Also holte ich bereits dazu aus, den Traum meiner Tochter mit rationalen Argumenten zu zerreden, da nahm ich meine Frau zur Seite. Schlau wie sie war, versuchte sie nicht, mich zu überreden, sondern sie stellte mir einfach, scheinbar beiläufig, Fragen. Hey, was würdest du tun, wenn dein Computer heute kaputt gehen würde? Meine Antwort war klar, ich würde sofort einen neuen kaufen, auch auf Kredit. Was ist denn der Unterschied zwischen der Puppe und deinem Computer? Nun, der Computer ist ein nützliches Werkzeug, die Puppe nur ein ästhetisches Objekt zum Spielen. Aha, was ist denn wertvoller, die Arbeitsleistung deines Computers oder die Freude deiner Tochter? Du ahnst es sicher, spätestens jetzt hatte meine Frau mich. Doch den Ausschlag gab die letzte Frage. Veit, wenn du keine Angst hättest, was würde sich angemessen anfühlen? Ich wusste in diesem Augenblick, wenn ich keine Angst hätte, würde ich sofort einen Kredit aufnehmen, meiner Tochter diese Puppe kaufen, weil ich spürte, dass dies in diesem Augenblick kein blinder Konsumrausch eines gierigen Kindes, sondern ein wahrhaft besonderer Moment für sie und für mich war. Was soll ich dir sagen? Die Puppe gibt es bei uns heute noch. Mal abgesehen davon, dass sie meiner Tochter wirklich viele Momente der Freude bereitete, war es für mich eine der bedeutendsten Lektionen in Bezug auf Reichtum. Ich habe mich damals bewusst entschieden, nicht der Angst zu folgen, sondern mich vom richtigen Schritt finden zu lassen. Dieser lehrte mich etwas über wahren Reichtum. Der lässt sich nicht an unseren oberflächlichen Bewertungen messen. Er offenbart sich, wenn wir nach der verborgenen Harmonie in der Welt suchen. Dann ist unser Konto vielleicht leer, doch wir sind dennoch reich. Reich an Vertrauen, an Freundschaft, an einem Sinn für die Schönheit des Lebens. Oder es türmen sich Millionen auf unserem Konto und dennoch leiden wir, weil wir die Energie nicht fließen lassen. Die Frage, was würde sich richtig anfühlen, wenn ich keine Angst hätte, kann uns helfen, uns von dem nächsten angemessenen Schritt in die natürliche Harmonie führen zu lassen. Vielleicht bedeutet dies, deinen Stolz loszulassen und um Hilfe zu bitten. Vielleicht den von der Welt anerkannten Reichtum in Form von Geld in andere, nicht greifbare und dennoch so kostbare Reichtümer wie Reisen, Kunst oder die Unterstützung anderer zu verwandeln. Indem wir lernen, den Reichtum auf vielen Ebenen durch uns fließen zu lassen, ihn zu genießen, aber eben nicht festzuhalten, finden wir das, was nicht kommen und gehen kann. Unsere wahre Essenz. Als unser über alles geliebter blinder Kater Rumi vor 2 Jahren überraschend starb, weinte ich 2 Tage lang. Mein Verstand haderte zuerst verbittert mit der scheinbaren Ungerechtigkeit des Lebens, Doch dann ließ ich los und gab mich dem Verlust voll hin. Auch wenn die Tränen flossen, fühlte ich mich innerlich sehr reich. Denn in der Trauer über sein Gehen enthüllte sich noch einmal der ungeheure Reichtum unserer Begegnung. Und als wir dann seinen kleinen, steifen Körper in der Erde begruben, realisierte ich, dass das, was dieses Wesen mir wirklich geschenkt hat, niemals genommen werden kann. Wenn wir das Pendel des Werdens und Sterbens der Dinge frei schwingen lassen können, entdecken wir das, was nicht kommen und nicht gehen kann. Wir entdecken unsere wahre Natur. Und reicher geht es nicht. Umsetzungsimpulse. Genieße die geführte Meditation im Meer deiner Liebe. Du findest sie im Download-Bereich auf der Webseite. Eine der einfachsten und gleichzeitig wirksamsten Wege, dieses Prinzip in deinem Leben zu fördern, ist die Frage, was ist schön an dem zu kultivieren? Zum Beispiel beim Aufstehen, was ist schön an diesem Morgen? Oder in einer Begegnung, was ist schön an diesem Menschen? Wenn du deine Beziehung sehr schnell, wundervoll bereichern möchtest, gewöhne dir an, deine Mitmenschen täglich mit bewussten und ehrlichen Komplimenten zu beschenken. Und dann staune, was geschieht. Architektur wirkt stark auf unseren Geist und unsere Stimmung ein. Wohnst du in einem dich erhebenden Ambiente? Welche kleinen bzw. großen positiven Änderungen könntest du vornehmen? Weiterhin zur Stärkung des Venus-Prinzips empfehlen sich alle sinnlichen Wege wie Feinschmeckeressen, Ausflüge in die Kunst, Tantra. Meditationen wie Vipassana oder Zen helfen uns, den inneren Ausgleich zu finden. Wann hast du das letzte Mal Geld für etwas sogenanntes Unnützes, aber Schönes ausgegeben? Wann hast du dir das letzte Mal eine verschwenderische, großzügige Geste gegönnt? Wen könntest du damit überraschen? Richte deine Lebens- und Arbeitsräume ästhetisch ein, gern auch mit Hilfe eines etwas geschulteren Auges. Alle Kunsttherapien bzw. Hobbys wie Malen, Töpfern, Tanzen beflügeln deine Kreativität. Wo in deinem Leben ist es Zeit, auf Recht haben zu verzichten und einen Konflikt friedvoll beizulegen? Unser Blick ist oft blind für wahre Schönheit, da wir von der Gesellschaft regelrecht doktriniert werden. Doch all die von Modejournalen etc. vorgegebenen Maßstäbe sind nichts weiter als Suggestionen. Wahre Schönheit entzieht sich diesem Theater. Empfindest du dich und deinen Körper als schön? Die folgende Übung braucht Überwindung und sie wirkt Wunder. Stell dich nackt vor einen Spiegel, schau dir in die Augen und sage dir dann immer wieder, ich liebe dich, bis du es fühlst. Ich empfehle meinen Klienten regelmäßig, schöne und erhebende Plätze aufzusuchen, besonders für die Erholung oder das Empfangen von Visionen, zum Beispiel in den Bergen, am Meer oder in einem Romantikhotel. Noch eine schöne Übung, Geldwäsche. Ein Freund von mir hatte es satt, immer wieder zu hören, dass Geld stinkt. Er hängt regelmäßig seine Geldscheine auf eine Wäscheleine im Haus, feiert erst einmal den Anblick seines Reichtums und dann, in Anführungsstrichen, wäscht er das Geld, indem er es mit einem Duft, zum Beispiel Rosenduft, besprüht. Er schwört, dass er seitdem viel mehr Freude hat, das Geld weiterzugeben und es in wesentlich größeren Mengen zu ihm zurückkehrt.